Und du siehst den Groß, wenn du dich verlierst. Und dann ist es passiert, mit dir schweben, mit dir leben. Und niemand holt uns zurück. Ich habe Lust auf Erdbeertorte, Lust frei zu sein. Wenn dein Schatten dich fragt, wonach du suchst, wenn dein Schatten dir sagt, das Glück ist hier, im Spiegel der Seele, der Lüge der Freiheit, verlorene Gedanken, verlorene Zeit, Liebesfilme, Schlosserlee. Ist es Freiheit? Sind es Träume? Heißt es Sehnsucht, wenn du mich berührst? Im Licht des Morgens, die Sterne schlafen. Du bist hier, der Sonne lacht. Rosa Wolken verzaubern. Es sind Träume, Träume in der Nacht. Es sind Träume, die du nicht träumen willst. Es sind Träume, Träume am Tag, die du nicht verloren hast. Bunt wie der Sand in Ibiza. Thank you.